Gangster. Yo, yo, ich Boogie da zum Keeper. Präsentiert Berlin Crime Entertainment. Noch mehr Ketten Entertainment. Bass Club, Bass Crew. Ihr hört meine Oldschool Arzen Jope. Arzen Jope ist am Start. Guter Rap ist ausgestorben. Guter Rap ist ausgestorben, ausgestorben. Guter Rap ist ausgestorben, ausgestorben. Guter Rap ist ausgestorben, ausgestorben. Guter Rap ist ausgestorben, ausgestorben. Guter Rap, wo ist er? Man hört schon lange nichts mehr Gutes. Ich glaube, langsam stürmst du aus, bist verletzt und verblutet. Mainstream, Plastikrap, putt noch tiefer in die Wunde. MTV verseuchte Kinder sind nur mein allerbeste Kunde. Was kommt es denn noch an, etwa Gefühl für den Beat? Werbung macht jetzt Kohle, man covert nur ein Oldschool-Lied. Und schon habt ihr nen Hit, der verkauft sich besser als der alte. Da kommt mir jedes Mal die Tränen, wenn ich das Original in der Hand halte. Danach die Faustpalte, geb ihn ab, meinen Schwur. Will niemals so werden wie ihr, guter Rap bleibt bei mir pur. Wird niemals verwässert, ohne jegliche Zutat. Wer guten Rap noch erleben will, den kann ich das nur raten. Guter Rap ist ausgestorben, ausgestorben. Guter Rap ist ausgestorben, ausgestorben. Guter Rap ist ausgestorben, ausgestorben. Guter Rap ist ausgestorben, ausgestorben. Stop.